Hund, wenn das Bedauern kommt angetanzt herum um uns, macht rasend uns, bist du dann da? Für unsere Erinnerung, für unsere Liebe zu sein untröstlich und unvergesslich, bist du dann da? Kannst du folgen, wohin mein Gehen? Weißt du das Schlimmste zu überstehen, die Einsamkeit, die Zeit vergehen und die Gewohnheit, kannst du sie sehen? Sag mir nur ja, sag mir nur ja, sag mir nur ja. Wenn unser Bund ist offenbar und jeder Tag liegt hinter uns, bist du dann da? Für unsere Seufzer auf das Vergangene, das, was wir wollten, von dem wir träumten, bist du dann da? Weißt du das Schlimmste zu überstehen, die Einsamkeit, die Zeit vergehen, es ist normal, man kann es sehen. Und unsere Feinde, sag mir nur ja, sag mir nur ja.